1. High up Oedeton sagt. 2. Why Vortra Flitches du DM Omaktigen Badestanden und den Kraftlosen Arm gestutzt? 3. Why Vortra Flitches du den Understandigen Beraten und Weisheit in Full Offenbart? 4. Wemmes du den Wert mitgeteilt und Welsche Geist hat aus dir gesprochen? 5. Selts die Geister der Verstorbenen sitten unter den Wassen und ihren Bewohnen. 6. Die Unterwelt ist vor ihm in Thult und der Abgrund liegt auf den Dia. 7. Breitet den Nordlichen Himmel über dem Leeren Raum aus und lasst die Erde über dem nicht schweben. 8. Erholt die Wassermassen in seinen Wolken gefangen, one das die Wolken unter ihrem Gewicht zerreißen. 9. Verholt die Sicht auf seinen Thron, in dem sein Wolken darüber ausbreitet. 10. Hat ein fest Grenz über den Wassen festgelegt, und der sich Licht und Finsternis scheiden. 11. Die Fundamente des Himmels geraten ins Wanken und sind entsetzt vor seinem gewaltigen Drohen. 12. Durch sein gewaltig Kraft hatte das Meer aufgewollt und durch sein Weisheit das Ungeheuer Reibs schmettert. 13. Durch seinen Geist wurde der Himmel klar, und sein Hand durch bot den entweichenden Drachen. 14. Die sind Jedochner die Aussisten Rande Seins Workens ein leises Flüstern, das war Wahrnehmen. Wer aber kann die Donnen Sprech seiner Allmark vollständig begreifen?